Zur Begrüßung der Erklärung der Regierung der TVRK fanden im Automatisierungsgerätewerk Pyongyang, dem Jugendkraftwerk Wonsan, dem Gumgango Hüttenwerk Munchon, dem genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Tetsu vom Kreis Anak, der Pädagogischen Hochschule Kim Hyung-ji und den weiteren Fabriken, Werken, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben, Universitäten und Hochschulen in der TVRK Kundgebungen statt. Nachdem die Regierungserklärung verlesen wurde, gab es Ansprachen. Die Redner hoben hervor, dass es unerschütterlicher Wille und fester Entschluss des koreanischen Volkes sei, den Herd der Ungerechtigkeit und des Übels aller Formen mit Wurzel zu beseitigen und die auf die Selbstverteidigung gerichtete nukleare Abschreckungskraft allseitig zu verstärken. Man unterstütze von ganz die Regierungserklärung zur Zurückweisung der von den USA und deren Handlangern gebastelten Sanktionsresolution. Der Sieg gehöre wie gestern, heute und auch morgen zum koreanischen Staat und Volk. Zum Schluss äußerten die Redner ihren Entschluss dazu, dass sie im Geiste zusammen mit der Volksarmee in einem Schützengraben gegen die Feinde zu kämpfen, die Linie der Partei für die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte zu unterstützen und unter dem Banner der Selbsthilfe den großen Malima-Marsch energisch zu beschleunigen.